erstmal ganz kurz, ja. Ich finde das völlig geil, dass heute Abend, abgesehen von Kleinigkeiten, keine Assis hier sind. Das heißt, wir haben keine Schlägereien untereinander. Die Schabszene rühmt sich. Es gäbe keine Schlägereien auf ihren Scheißkonzerten. Ich tue ganz gerne mal auf diesen Wichskonzert rum, um Schabskins zu kegeln. Und ich muss dazu sagen, ich habe noch nie so viel Boxereien und Schlägereien untereinander erlebt, wie auf diesen Scheißkonzerten. Denn die wahre Skinbewegung in Deutschland ist national und sozialistisch. Im Übrigen bin ich früher, als noch richtig jung war und nicht so ein alter Zopf wie heute, zu Konzerten gefahren, um zu pogen und nicht um mir einzuschütteln hier, das einzustehen und zuzugucken. Und deshalb jetzt für euch, und ich möchte mal ein paar mehr Kameraden sehen, die das Tanzbein schwingen, live on stage in Nordhorn.